es. Wir tragen mit Stolz unsere blaue Kluft. Wir sind eine fröhliche Bande. Wir leben mit blauen Ballonieren. Wir leben mit blauen Ballonieren. Als Himmel blaue Ballonieren, als Himmel blaue Ballonieren.